1. Paulus, ein Apostel von Jesus Christus durch Gottes Willen, und Timotheus, unser Bruder, 2. Schreiben an die heiligen und treuen Brüder in Christus, die in Kolosse leben. Wir wünschen euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater. 3. Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, immer für euch, wenn wir beten. 4. Wir danken, weil wir von eurem Glauben an Jesus Christus gehört haben und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt. 5. Diese Liebe und dieser Glaube kommen von der Hoffnung, die für euch im Himmel bereit liegt. Ihr habt davon schon durch das wahre Wort des Evangeliums gehört. 6. Dieses Evangelium ist zu euch gekommen und trägt Frucht und wächst in der ganzen Welt, genau wie es auch bei euch geschieht. Das ist so, seitdem ihr die Gnade Gottes in Wahrheit gehört und erkannt habt. 7. Ihr habt es von Epaphras gelernt, unserem lieben Mitarbeiter, der ein treuer Diener Christi für euch ist. 8. Er hat uns auch von eurer Liebe erzählt, die der Heilige Geist in euch wirkt. 9. Deshalb hören auch wir nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, seitdem wir davon gehört haben. Wir bitten, dass ihr mit der Erkenntnis von Gottes Willen erfüllt werdet, mit aller Weisheit und geistlicher Einsicht. 10. So sollt ihr ein Leben führen, das dem Herrn würdig ist und ihm in allem gefällt. Ihr sollt gute Werke tun und in der Erkenntnis Gottes wachsen. 11. Ihr sollt mit aller Kraft gestärkt werden, die seiner herrlichen Macht entspricht, damit ihr mit Freude große Geduld und Ausdauer habt. 12. Dank dem Vater, der uns fähig gemacht hat, an dem Erbe der Heiligen im Licht teilzuhaben. 13. Er hat uns aus der Macht der Dunkelheit befreit und uns in das Reich des Sohnes seiner Liebe versetzt. 14. In diesem Sohn haben wir die Erlösung, das heißt die Vergebung unserer Sünden. 15. Dieser Sohn ist das sichtbare Bild des unsichtbaren Gottes und der Erste vor aller Schöpfung. 16. Denn durch ihn wurde alles im Himmel und auf der Erde geschaffen, sowohl das Sichtbare als auch das Unsichtbare. Dazu gehören auch alle geistlichen Mächte wie Throne, Herrschaften und Gewalten. Alles wurde durch ihn und für ihn geschaffen. 17. Er war vor allem da, und alles besteht durch ihn. 18. Er ist auch das Haupt des Leibes, das ist die Gemeinde. Er ist der Anfang und der Erste, der von den Toten auferstanden ist, damit er in allem den ersten Platz hat. 19. Denn Gott wollte, dass die ganze Fülle in ihm wohnt. 20. Durch ihn wollte Gott alles mit sich versöhnen, indem er Frieden schuf durch das Blut, das Jesus am Kreuz vergoss. Das gilt für alles auf der Erde und im Himmel. 21. Auch euch, die ihr früher von Gott getrennt wart und ihm feindlich gesinnt wart wegen eurer bösen Taten, 22. hat er jetzt durch den Tod seines menschlichen Körpers mit sich versöhnt. So könnt ihr heilig, makellos und ohne Schuld vor ihm stehen. 23. Das geschieht, wenn ihr im Glauben bleibt, festgegründet und standhaft in der Hoffnung des Evangeliums. Dieses Evangelium habt ihr gehört, und es wurde allen Menschen unter dem Himmel verkündet. Ich, Paulus, bin ein Diener dieses Evangeliums geworden. 24. Jetzt freue ich mich über meine Leiden für euch. Ich ergänze in meinem Körper, was noch an den Leiden Christi fehlt, für seinen Leib, das ist die Gemeinde. 25. Ich bin ein Diener dieser Gemeinde geworden, weil Gott mir den Auftrag gegeben hat, sein Wort bei euch vollständig zu verkünden. 26. Dieses Geheimnis war viele Zeitalter und Generationen lang verborgen, aber jetzt wurde es seinen Heiligen offenbart. 27. Gott wollte ihnen zeigen, wie reich und herrlich dieses Geheimnis unter den Nichtjuden ist. Dieses Geheimnis ist Christus in euch, die Hoffnung auf Herrlichkeit. 28. Ihn verkünden wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und in aller Weisheit unterrichten, damit wir jeden Menschen vollkommen in Christus darstellen können. 29. Dafür arbeite ich auch und kämpfe mit seiner Kraft, die in mir mächtig wirkt.